Über zum Teufel! Kaboom, Junge! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaboom, Junge! Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zum zweiten Teil des Final Fantasy Podcasts. Heute reden wir über Teil 7, Teil 8 und Teil 9. Und da ich das wie immer nicht alleine machen will, habe ich mir wieder den Markus dazu geholt. Hey Markus! Hey! Du hast letztes Mal gesagt, dass Final Fantasy 7 für dich dein allererstes Final Fantasy war. Wie war das damals, als du es zum allerersten Mal eingelegt hast? Hat es dich weggeflasht von der 3D-Grafik her oder wie war das? Erzähl. Für mich war das mega. Ich kannte ja zuvor nur Amiga-Games. Stimmt, ja. Falls irgendwie Leute überhaupt Amiga noch was sagt und da ist ja alles 2D. Amiga-Games sind Klötzchen, die auf andere Klötzchen schießen und dann Klötzchen explodieren. Und dann kam Final Fantasy VII. 3D-Klötzchen, die laufen und man kann Gesichter erkennen. Richtig, ja. Das ist eins. Das war eins der ersten Spiele, erschien übrigens am 31. Januar 97. Und das war eins der ersten Spiele der Reihe in 3D-Grafik mit gerenderten Charakteren vor vorgerenderten Hintergründen. Und ich muss sagen, ich habe damals dann freiwillig alle Texte gelesen. Also nicht nur geskippt, sondern wirklich gelesen. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil die Story von dem Ding war sehr gut, habe ich mir sagen lassen. Ich habe erst, da ich ein ziemlicher Spätzünder bin, habe ich erst vor nicht allzu langer Zeit, nicht mal vor ein paar Monaten, habe ich erst Final Fantasy VII zum allerersten Mal angefangen. Also richtig angefangen. Ich hatte es damals schon mal angefangen, aber nicht lange. Da hast du was verpasst. Ich meine, es ist auch das tatsächlich Final Fantasy, das ich zwar nicht so oft angefangen habe, aber dafür mittlerweile 5-mal durchgespielt. 5-mal durchgespielt, wow, okay, gut. Ja, es gibt vermutlich Leute, die haben das mehrfach durchgespielt, vermutlich spielen das an einem Wochenende durch oder so und holen sich dann alle mega Beschwörungen und sowas und so weiter. Das wirst du an dem Wochenende aber nicht schaffen. Ja, du speedrunst bestimmt. Selbst, also mein schnellster Lauf bis zum Endboss, ohne, also wenn ich wirklich alles ignoriert habe, war tatsächlich um die 26 Stunden. 26 Stunden. Aber, das ist wenn du alle Beschwörungen haben willst, musst du richtig viel Zeit reinbuttern. Gerade was die Nebenquests angeht. Erzähl doch mal ein bisschen was über Final Fantasy VII. Also ich kenne halt die Story nur grundlegend. Es gibt halt verschiedene Charaktere. Es gibt Cloud Strife, ein zurückhaltender, schweigsamer, aber auch arroganter Protagonist des Spiels. Dann gibt es Ex-Soldat. Ja, Ex-Soldat, richtig. Dann gibt es Barrett Wallace, den ungeduldigen Anführer von einer Terroristengruppe namens Avalanche, aber die nennen sich ja selbst nicht Terroristengruppe. Sie sind eine Terroristengruppe, meines Erachtens. Dann gibt's noch Tifa, die Sandkastenfreundin Emo-mäßigen Ex-Soldaten. Dann gibt es noch Aerith. Und Aerith, die gute Seele des Spiels. Die Blumenverkäuferin, richtig, die seit ihrer Kindheit von Shinra verfolgt und bewacht wird. Dann gibt es noch Red 13, mein Lieblingscharakter im kompletten Teil 7, und zwar der entsprechende Wolf-Löwenartiges Raubtier. Mit brennendem Schwanz. Richtig, an dem wurden Experimente durchgeführt. Und ist trotzdem ein treuer Begleiter. Und dann gibt es noch Yuffie, eine junge, verbitterte Prinzessin der Wutai Nation, die von Shinra besiegt wurde. Und dann gibt es noch Sid Highbend, ein Pilot, dessen größter Traum es war, ins All zu reisen, das aber zunicht gemacht wurde, weil er seine Assistentin gerettet hat und Shinra daraufhin, also die großen Oberbösewichte, ist dort eine Kooperation namens Shinra, einfach die Mittel zum Raumfahrtprogramm eingestellt hat. Dann gibt es noch Raumfahrt hat eh keine Zukunft. Dann gibt es Kate Sif, eine sprechende, wahrsagende Katze, die auf einer magisch zu lebenden, erweckten Puppe einem fetten Moki reitet. Und dann gibt es noch Vincent also Valentine. Kate Sif nur, für jeden, der es noch vorhat zu spielen und nicht kennt, Kate Sif bietet auch einen schönen Twist. Erzähl. Als Charakter. Ja, ich weiß nicht, ob du Spoiler haben möchtest. Hau raus! An dieser Stelle dann eine kurze Spoilerwarnung. Kate Sis ist ja eigentlich eine gesteuerte Maschine, auf der eine Katze sitzt, von einem der Shinra-Angestellten. Oh! Und erst als er dann quasi der Tempel mit der schwarzen Materie verschluckt wird, fängt er an, wirklich zu deinem Team zu gehören, nachdem das Dreiviertelspiel schon um ist. Okay. Und Cloud danach in der Klapse landet. Okay. Und dann gibt es noch Vincent Valentine, ein ehemaliges Mitglied von Shinra, von der Shinra Sondereinheit, die Turks. So heißen sozusagen, das sind so Obertypen im Anzug, die gerne Leute umbringen. Und der infolge eines Experiments unsterblich wurde, der Emo-Vampir der Gruppe. Genau. Kann man sagen, ja. Genau, und er ist ja eigentlich zu diesem Emo-Vampir geworden, weil er seine, war es die Frau oder noch die Verlobte, eigentlich unterstützen, retten wollte, Kann ich nicht genau sagen. Ich die dann weiß in einem Megakristall eingefangen ist. relativ wenig vom Plot her. Vom Plot her weiß ich nur noch, du bist Cloud, der sich der Gruppe Avalanche anschließt. Warum? Weil er Geld braucht, weil er sich als Söldner ausgibt anscheinend, obwohl er ehemaliger Soldat ist. Also Soldat ist eine Elitetruppe von Shinra, die halt Drecksarbeit erledigt eigentlich. Nein, Soldat ist Oder? eine Elite-Militäreinheit, Elite-Militäreinheit die war, nach stimmt. dem Krieg nur noch als Söldner arbeitet, aber als Elite-Söldner. Genau. Und wichtig ist, dass Cloud ja immer angibt damit, dass er der Rang 1, also der höchste Rang, Rang zu dem A, auch Rang 1. der Antagonist gehört. Richtig. Und soweit ich das noch weiß, ist, er schließt sich den an, jagt in dieser Stadt Midgar, in der man lebt, einen Reaktor mit den Leuten in die Luft, weil diese Reaktoren pumpen aus diesem Erdkern eine Suppe raus, für die dann die umgewandelt wird in Strom. Nein, sie saugen den Lebensstrom Und den aus Lebensstrom und aus, richtig. der Lebensstrom wird für alles verwendet. Für alles Sie verwendet. komprimieren ihn, um Substanzen herzustellen, was Stimmt, ja. dann so magische Kugeln sind. Sie generieren Strom damit. Also, sie saugen dem Planeten das Leben aus. Aber der Twist, das ist ja der Plot, der erst nach dieser Stadt Midgar, wo die Terroristengruppe ist. Cloud schließt sich denen ja nicht an, sondern er tut es am Anfang eigentlich nur für Geld. Richtig, und Das ist nur so der Startplot. durch Ich will Tifa tut er Kohle. sich anschließen, ja, weil sie ihn überzeugt dazu. Durch Tifa und Aerith. Und Aerith, ja. Weil da so kommt der Plot dann ins Rollen, wenn mal alle großteilig vorhanden sind, wird Aerith ja entführt und dann will er sie einfach befreien, weil sie so das Herz des Spiels ist. Und dann kommt auch schon die Jagd nach dem Antagonisten, um den Plot Richtig. ins Rollen zu bringen. Im Und Endeffekt, der. Avalanche will ja den Planeten verteidigen und den Planeten beschützen, dass der Lebensstrom, in dem jeder gestorbene Mensch angeblich übergeht, bewahrt wird, dass wir nicht die Seelen der Menschen aussaugen aus dem Planeten. Und dann gibt es den Antagonisten, Sephiroth, der nur eine Chance sieht, den Planeten zu retten, und zwar indem er alles Leben vernichtet. He has a Mit point. einer Riesenbeschwörung, die sich Midior nennt. Oh, Meteor. Okay. Ja, also der Plot ist echt interessant von dem, was ich auch bisher gespielt habe. Auch von dem, ich habe halt nur den Midgar-Teil gespielt, bis ich halt raus bin aus Midgar selber. Aber man glaubt, hey, das Spiel spielt sich nur Midgar ab. Aber das ist eigentlich nur ein kleiner Teil des Spiels, der ungefähr so 3 bis 6 Stunden geht, je nachdem, wie viel Zeit man sich lässt. Und danach öffnet sich das Spiel in eine riesengroße Welt. Und das am Anfang, was du erstmal machst, ist, dich auf die Suche nach Sephiroth zu begeben, weil er sollte eigentlich tot sein. Genau. Weil der gute Sephiroth, die sind damals in das Heimatdorf von Cloud und von Tifa gegangen, weil sie dort wie war das, weil sie irgendwas gesucht haben oder so war das, ne? Sie haben eigentlich, nachdem du aus Midgar kommst, verfolgst du Sephiroth und du verfolgst ihn tatsächlich entlang des ganzen Weges bis zurück in dein Heimatdorf. Genau, richtig. Und er hat dein Heimatdorf hat er, weil er wahnsinnig geworden ist, weil er herausgefunden hat, was es überhaupt, ich glaube, in dem Lebensstoff und so weiter aus sich hat und was Er ist Shinra genau wahnsinnig. Er führt. ist wahnsinnig geworden, weil er weiß, was er ist. Oder weiß, was er ist, richtig. Und dann hat er einfach dein Dorf niedergebrannt, deine Mutter getötet, den Vater von Tifa getötet. Er hat im Prinzip das komplette Dorf Schutt und Asche zerlegt und ist dann verschwunden, soweit ich weiß, oder? Das ist das, was in der Vergangenheit passiert ist, Genau. genau. Und Deswegen dann. hat auch Cloud so einen kleinen Hate auf ihn. Ganz wenig. Und dann begeben sich halt die ganzen Charaktere auf eine Reise, diesen Kerl zu suchen und aufzuhalten. Und an der Stelle wird das Spiel dann eigentlich erst richtig geil, weil du erinnerst dich, früher gab es noch nicht sowas wie Schwierigkeitsstufen, die man am Anfang einstellen konnte. Gab es bei dem aber auch nicht. Gab es hier auch nicht, aber du konntest dir die Schwierigkeitsstufe so ein bisschen selbst erhöhen, wenn du wolltest. Inwiefern? Zum Beispiel, gerade wenn du Sephiroth nach Midgar verfolgst, kannst du dich mit der Schlange anlegen. Wenn stimmt, ja, es gibt da so einen Sumpf, in dem eine riesengroße Schlange ist. Da kann man, wenn man ordentlich trainiert, also immer im Kreisrennen Viecher besiegt und dann sozusagen seine Fähigkeiten raufballert, kann man die Schlange besiegen. Oder kann man auch so besiegen. Kann man, muss ja, dann nur gut so vorbereitet sein. Richtig. Oder man erholt sich an Chocobo und rennt an ihr vorbei. Genau. Kann man da und machen. So, und gibt solche Elemente gibt es ja in dem Spiel permanent. Ehrlich? Oh. Wo du dir eine Herausforderung immer geben kannst mit so einem gewissen Extra-Kick. Ich meine, allein später optionale Bosskämpfe wie Ruby Weapon, es gibt die zu einem der schwersten Gegner des Spiels zählt. Ja, da gibt es ja noch einen Gegner, der ist auch noch unter Wasser, der ist auch, soll ja auch sehr hart sein, habe ich auch gehört. Dann gibt es natürlich den berühmten Kaktor, der in der Wüste durch die Gegend rennt und auch ordentlich Damage macht. Und ja, man merkt aber auch, dass Final Fantasy VII wieder eins dieses typische, es ist das erste in so einer Art Grafik, es ist das erste in so, in dem so, was wir so gemacht haben. Wie füllen wir es am besten auf? Minigames. Jede Menge Minigames. Ich muss tatsächlich sagen, viele der Minigames waren sehr unterhaltsam damals. Weil sie es geschafft haben, in dieses eine Genre, das Rollenspiel, ein bisschen Abwechslung mit reinzubringen, ja? Unterschiedliche Elemente reinzubringen. Zum Beispiel gibt es auch irgendein Fort, da kannst du dann einen taktischen Kampf machen, wo du Einheiten kaufen und platzieren musst. Oh, dieses Mini-Fighting-Game, ja, da erinnere ich mich dran. Oder Snowboard fahren. Snowboard fahren, richtig, in dem, da wo du Kate Sith zum allerbesten triffst, in diesem, was ist das, ein Casino ist das, glaube ich, ne? Ja. Oder absolut geil, U-Boot-Kampf. Okay, U-Boot-Kampf wusste ich nichts von. Doch, du musst dann unter Wasser, wenn du dein eigenes U-Boot hast, andere U-Boote verfolgen. Okay. Und die bekämpfen. Ich erinnere mich noch an das, die Tochter von dem Barrett, dass man die mit Button-Prompts wiederbeleben musste. Das weiß ich noch, weil sie irgendwo das runtergefallen ist. Das war nicht die Tochter von Barrett. Das war ein anderes kleines Kind. Ein anderes kleines Kind war das, okay. Das gut. Mit Delfinen umgehen kann. Ja, genau. Das ist das zum Beispiel, ja, dass du da so sie wiederbeben musst, dass du da so Button-Prompts hast. Also halt so Minigames halt. Also hast halt. Was sie halt auch noch gemacht haben durch so Minispiele, gerade in dem Teil, den du auch gespielt hast, direkte Auswirkungen auf die Handlung. Wenn du beim Don bist. Stimmt, ja. Abhängig davon, welche Minigames du machst, wie gut du die Minigames machst, welche Entscheidungen du triffst. Zum Beispiel im Honigbienchen, die Entscheidung, in welchen Raum du gehst, kann schon einen Unterschied machen, welches Kleid du bekommst, welche Perücke du bekommst, welche Schminke du bekommst. Und dann wirst du entweder vom Don gewählt, von seinem Sadomasu-Typen, oder du landest im Gangbang-Raum. Falls Leute nicht wissen, wovon wir reden, es gibt eine Stelle in Final Fantasy VII, in der man sozusagen, man möchte gern Tifa befreien, weil man sieht, wie sie in einem Wagen zu dem gewissen Don gefahren wird. Einem Don, das ist ein typischer Mafia-Typ. Mafia-Boss. Ja, dem gehört halt so ein bestimmter Teil von Midgar. Und man möchte eine Audienz bei ihm. Du kommst aber nur rein, wenn du eine Frau bist, weil der Kerl unbedingt eine Frau sucht. Also fällt dir nichts Besseres ein, als Cloud sich als Frau zu verkleiden. Besser gesagt, Aerith fällt das Ganze darauf ein, weil er hat ja so ein süßes Gesicht. Und so macht man kleine Minigames, wie zum Beispiel, man tut Kniebeugen macht man. Und für die Perücke, je besser die Kniebeugen sind, je besser ist die Perücke. Und wie war das mit dem Kleid nochmal? Was musst du mit dem Kleid machen, damit du das richtige Kleid machst? Mit dem Kleid, da musst du den Schneider überzeugen, wieder richtig zurückzukommen. Genau, der will aber einen Gegenstand von dir. Genau. Und der ist dann abhängig davon, wie du irgendwelche Quest-Items verteilst. Richtig. Und so begibt man sich so in Drag tatsächlich und hat dann auch eine Audienz bei dem Don. Das ist eine sehr lustige Idee, finde ich, tatsächlich. Und es war für mich damals so hammermäßig cool, dass das wirklich Auswirkungen auf das Spiel hatte. Ja. Beim ersten Mal dachte ich mir, okay, ist ja klar, dass ich ein Typ bin. Ich werde natürlich nie vom Don genommen. Dann hat sich mein Dad das Lösungsbuch gekauft und dann lese ich in diesem Lösungsbuch, was? Du kannst ein Seidenkleid, eine geile Perücke und eine super weibliche Schminke bekommen? Will ich haben, ich will vom Don gewählt werden. Ja, das ist halt, wenn man sowas nicht weiß, vor allem, also wenn man so nur so Ja. drauf losspielt, wenn man sowas nicht weiß, dann ist es eine ganz witzige Überraschung. Vor allem, wenn man es dann durch Zufall tatsächlich hinkriegt, dass der Don einen wählt und dann auch noch sagt so, hey, ich wähle dich, weil du bist die hübscheste von allen. Da stellt sich dann heraus, ja, der ist a sausage to my sandwich. Also es ist schon, die haben sich schon sehr, sehr viel einfallen lassen, muss man Ja, tatsächlich und sagen. du konntest tatsächlich mit solchen Entscheidungen dir sogar Charaktere deiner Gruppe vermasseln. Stimmt, Also wirklich ja. vermasseln, was dir dann im letzten Endbosskampf schon wieder zum Nachteil gelangen kann und das Spiel schon wieder eine Stufe schwerer machen. Es gibt übrigens auch, ja, du kannst ja auch du kannst ja auch mit Leuten so ein bisschen interagieren, ne? Du hast später auf diesem Jahrmarkt, auf dem du bist, das ist auch da, wo du Kelsif triffst, hast du eine Szene in einer Gondel in einem Riesenrad. Und je nachdem, wie du dich verhältst im Spiel, hast du die dann entweder mit Aerith, mit Tifa, mit Kate, Barrett, mit Barrett ja, oder mit genau. Red 30. Die Sache mit, übrigens, wenn du das in der PC beziehungsweise Konsolen, neueren Konsolenvariante machst, mit Barrett kriegst du ein Achievement für. Okay, cool. Hab ich gelesen, nicht Aber schlecht. viel drastischer finde ich tatsächlich, dass du Yuffie komplett vergraulen kannst. Wirklich Stimmt, ja. vergraulen. Du kannst sie Vincent auch kannst überhaupt du nicht kriegen, verpassen. wenn du irgendwas verpasst, wenn du sie verpasst, genau wie Vincent. Bei Vincent kriegst du nicht, wenn du ihn verpasst. An zwei Stellen im Spiel kannst du in seinen Raum und dann musst du den Sarg oft genug anklicken. Ja. Und bei Yuffie ist viel cooler. Du musst random kämpfen in Wutai. Dann taucht so ein eigener Screen auf. Und den musst du mehrfach durchspielen. Auf die richtige Art und Weise. Oh, okay. Du musst ihr die richtigen Antworten geben. Also eigentlich immer sie triggern, dass sie neugierig wird und sie dann ignorieren. Du darfst kein Geschenk von ihr annehmen und du darfst nicht speichern. Oh, Da gibt es okay. einen Speicherpunkt und wenn du den benutzt, ist sie weg. Und Wow. klaut dir natürlich auch noch, glaube ich, einen gewissen Prozentsatz deines Geldes. Alter, okay, krass. Wusste ich gar nicht. Und es ist halt krass, weil wenn du so eine Person verpasst, fehlt die dir im Endkampf, weil du da wirklich mit allen Charakteren dann einen Kampf hast, wo du alle benutzen darfst. Und das ist schon, also da war viel Neues dabei. Ja, da war wirklich viel Neues dabei. Und Das was ich Spiel. eingangs meinte mit der Spielzeit, wenn du alle Materias haben willst von der Beschwörung, das krasseste, nervtötendste Minigame für mich persönlich war Chocobos züchten. Ja, da habe ich viel davon gehört, dass es ziemlich Boah, nervig es sein gibt soll, Leute, ja. die gehen da voll drauf ab. Ich Wenn du weiß, die ja. richtigen Chocobos mit den richtigen Stats kombinieren musst, dann musst du gewisse Rennen gewinnen. Und nur wenn es ein Sieger ist und du dann ein bestimmtes Chocobo von einer bestimmten Farbe mit einer bestimmten Einstellung hast, dann kriegst du irgendwann ganz am Ende ein goldenes Chocobo. Und Ich mit dem sehe. kannst du über alles reiten: Berge, Seen, Meere. Und nur so kommst du an die finale Materia. Ich sehe übrigens gerade, der offizielle Speedrun wurde vor 4 Jahren geschafft. Ne? War für die PS1 Disc-Version alle Bosse, keine Slots, in 9 Stunden und 8 Minuten und 42 Sekunden. Das ist krass, wenn man überlegt, dass allein Midgar, zumindest für meinen schnellsten Run, war ich irgendwo in 2,5 Stunden. Ja, es gibt halt Leute, die sind da sehr affin drauf und sind halt Vor wie Speedrunner. vielen Jahren war das? Vor 4 Jahren. Seitdem wurde der Rekord auch nicht mehr gebrochen. Okay, vor 4 Jahren, aber das war noch die Original-PS1-Variante Das war die dann. Original-PS1-Disc, richtig. Genau, weil nicht, dass es diese neue Ableger-Download-Variante ist, wo du die dreifache Geschwindigkeit einstellen kannst. Die Download-Variante, warte, lass mich kurz nachschauen. Die Download-Variante, die Digital-Variante gibt es, also ein Any-Percent, das heißt egal wie, ne? Keine Slots ist der Rekord bei 7 Stunden 33 Minuten. Bei der Download-Variante für die PS Vita, also PS-TV-Version. Die PC-Version, warte, die Anyslots Turbo-Version für die PS2-Fassung gibt es, das ist ja, vor 8 Monaten wurde der gemacht, der war 7 Stunden, 13 Minuten und 23 Sekunden. krass. Also die bewegen sich so im, ja. Also die Alten bewegen sich so in 7 Stunden. Die perfekten Routen haben und eigentlich alles skippen. In der PS4, Switch und Xbox-Passung Any Percent Zero Slots liegt der vor einem Jahr gemacht bei 7 Stunden 22 Minuten und bei Any Percent, das heißt egal wie, Hauptsache durchgespielt, 3 Stunden und 7 Minuten. Gut, aber da geht es dann nicht mehr mit ganz rechten Dingen zu. Da vermutlich wird ja jeder mit Bugs Bug ausnutzen. Und alles ausgenutzt. Deswegen Any Percent, ja. Egal wie, Hauptsache durchgespielt. Genau, weil in 3 Stunden ist es allein von der Weltkarte schon gar nicht möglich. Und von den ganzen Gesprächen, die du führst. Das ist immer interessant bei den ganzen Speedruns. Kann man sich gerne mal angucken auf speedrun.com. Ja. Da gibt es die ganzen Speedruns, da gibt es sogar die Videos dazu, wie die es die Leute gemacht haben. Da braucht man auch draufklicken und da kann man sich das alles mal wunderbar angucken. Es gibt zu jedem Spiel, was man sich vorstellen kann, gibt es einen Speedrun. Das Spiel Final Fantasy VII war ein sehr großer kommerzieller Erfolg. Unglaublich riesengroßer Erfolg. Ich glaube, das ist sogar das meistverkaufte. Bis zum Mai 2006 wurden von Final Fantasy VII weltweit über 9,8 Millionen Einheiten verkauft. Und das ist ordentlich. Zur damaligen Zeit waren es da tatsächlich dann zu dieser Zeit, als nur Final Fantasy VII da war, noch das erfolgreichste. Aber die Nachfolgerteile haben sich nur auf PlayStation 1 sogar noch öfter verkauft. Ich glaube auch, ja. Am 10. April 2009 ist Final Fantasy VII dann über das Downloadportal PlayStation Network, also PSN, in Japan erhältlich gewesen und seit dem 4. Juni 2009 auch in Europa für die für die PS3-Version. Und die neuen Fassungen, die es dann auch mit den HD, mit der teilweise HD gestellten Figuren und den Texturen und den Hintergründen, die hochgerendert wurden, gibt es seit März 2019. Gar nicht so lange her. Davor gab es noch, in 2013 gab es noch die PC-Fassung aus Steam. Ich habe damals, fällt mir gerade ein, habe ich noch eine Disc einer alten Spielezeitschrift, auf denen eine Demo für die PC-Version des Final Fantasy VII drauf war. Ja, es gibt nämlich auch eine damalige PC-Version von diesem Spiel. Furchtbar zu steuern, ich erinnere mich dran. Und gab es nur von Final Fantasy 7 und 8. 7 und 8, richtig, ja. Und es waren auch die einzigen beiden Teile, die jahrelang nur für PC erschienen sind. Die beiden Teile. Und, ja, es war aber auch furchtbare Steuerung. Ja, es war furchtbare Steuerung. Und ich war damals, du hast halt, was hast du gespielt gehabt? Du bist den Berg raufgelaufen, hast dieses Minigame gemacht mit den Einheiten. Das weiß ich noch. Und das hat mich so, naja, ich war halt jung, so, sieht komisch aus. Nee, lass mal. Da kriegst du eine Beschwörungsmaterie, wenn du die durchmachst. Nicht in der Demo, vermutlich. Okay. Da hab's ich halt gespielt und ich hab's dann mir die PlayStation-Fassung geholt für die PlayStation 3. Hab's da halt immer mal wieder angefangen, dann aber nie lang gespielt, also nie lang durchgehalten und dann habe ich mir irgendwann die Version für die PS4 geholt und hab halt das halt auch mal ein bisschen länger angefangen. Ja, du musst dich jetzt einfach nochmal aufraffen, weil nach Midgar wird's echt, da spielt dieses Spiel mit deinen Emotionen. Ja, wir wollen ja nicht, wir wissen alle, was passiert, aber wir wollen ja nicht das Endding spoilern, was genau dann auch passiert. Aber es spielt ja auf so viele verschiedene Arten mit deinen ganzen Emotionen allein, wie sehr sie es schaffen, dass du Shinra hast. Richtig, ha, genau. Obwohl die einfach nur ein Konzern sind. Es ist halt ein riesengroßer Konzern, richtig. Wie es Konzerne bei uns gibt. Ja. Der Soundtrack dazu ist auch fantastisch, weil er war zum ersten Mal kein MIDI, zum ersten Mal nicht so ein Soundtrack, der von einer Cartridge wiedergegeben wurde, sondern tatsächlich komponierter Soundtrack. Von Nobuo Uematsu wurde der komponiert und ist ein fantastischer Soundtrack. Ein großartiger. Der wurde vom PlayStation eigenen Soundchip abgespielt, richtig. Das ist ein großartiger Soundtrack gewesen. Und die gibt's auch, kann man auch extra kaufen, ist ja klar. Das hat ja auch dieses ganze Ding gezündet mit, Soundtracks beim Videospielen sind ja richtig gut. Ne? Die kann man sich ja mal so anhören, ohne das Spiel zu kennen. Das Spiel erhielt auch hervorragende Kritiken von bekannten Spielepublikationen. Es gibt manche Leute, die nennen es das möglicherweise beste Spiel aller Zeiten, das jemals produziert wurde. Ja, es ist ein absolut großartiges Spiel gewesen damals. Es hat eingeschlagen wie eine Bombe, das Ding. Absolut, der Hammer. und hat wieder mal erwiesen, was sie damals alles richtig geil konnten. Einen Schritt nach vorne gehen in Sachen Grafik, Technik und trotzdem noch eine Schippe mit guter Story drauflegen. Das stimmt, ja. Das ist allerdings wahr. Und dann, es ist auch ein sehr, also es wird auch eins der einflussreichsten Titel der Videospielgeschichte angesehen. Man schreibt dem Spiel zu, dass es Konsolenrollenspielen ermöglicht habe, eine Marktnische außerhalb Japans zu finden. Es stimmt, ja, es gab danach einen Haufen Leute, die das auch nachgemacht haben, wo wir aber auch einen Haufen geiler Spiele dadurch gekriegt haben. Dadurch, dass das so einen großen Erfolg hatte. Wir haben ganz kurz angerissen Legend of the Dragoon gekriegt zum Beispiel. Oh ja, das ist heute jeder, der es noch zu Hause im Schrank stehen hat, unbedingt behalten. Es ist fantastisch. Das ist eine Rarität und es ist fantastisch. Es ist großartig. Das zum Beispiel haben wir gekriegt. Aber auch Final Fantasy VII hat auch ein paar extra Dinge gemacht, weil die wollten das immer, also so nach dem Motto, milk es bis es stirbt. Haben sie es bisher noch nicht? Haben sie noch einen Haufen Sachen da rausgehauen. Da hätten wir einen meines Erachtens furchtbaren Film, Advent Children. Ein sehr gutes PSP-Spiel, was ich bis heute liebe, Crisis Core. Und ein mittelmäßiges PS2-Spiel, Dredge of Cerberus. Also ich persönlich würde tatsächlich von der Einstufung das PS2-Spiel und den Film sogar tauschen. Ich fand den Film mittelmäßig und das Spiel jetzt nicht unbedingt so überraschend. Der Film war furchtbar. Also, was sie sich da haben einfallen lassen. Es ist ja schön, dass sie auf die Idee gekommen sind, hey, unser erster Film, die Mächte in dir, hat unser Filmstudio komplett ruiniert. Versuchen wir es nochmal mit Sachen, die wir kennen. Vielleicht funktioniert es. Hat funktioniert, trotzdem war der Film nicht sonderlich gut, meines Erachtens. Bis heute halt das Remake. Also es hat schon ordentlich viel rausgehauen. Also es hat schon viele, viele Spuren hinterlassen. Viele Spuren hinterlassen, das stimmt allerdings, ja. Das ist Final Fantasy VII. Kommen wir nun zu deinem Lieblingsteil. Das weiß ich. Bisher, und es gab noch keinen, der es wirklich geschafft hat, annähernd so ranzukommen. Und zwar den im Japan am 11. Februar 1999 und in den USA im September 1999 und im Oktober 1999 erschienenen Final Fantasy VIII, was in der PC-Version ein Jahr darauf später folgte. Und es gibt es mittlerweile seit dem 4. Februar kann es im PSN Store für die PSP, seit 2010 kann es für die PSP und PlayStation 3 als Download erworben werden und seit dem 5. Dezember 2013 ist eine Windows-Version als Download bei Steam erhältlich und mittlerweile gibt es das auch für die Switch, die Xbox One, die PC für alles, fürs Handy für alles. Und das ist, nachdem sie ja angeblich ihren Mastercode wieder gefunden haben. Ja. Stimmt, ja, jetzt gab es ja das Remake. Das eine Art Remake. Das Re-Release, war ja immer die Ausrede, warum man nichts mehr machen kann damit, weil man angeblich den Mastercode nicht mehr auffinden konnte. Leider ja. Kann man nichts machen. Dieses Spiel hast du wie oft angefangen? 40 Mal mittlerweile. 40 Mal mittlerweile. Mein Stand war bei 25. Mein letzter. Ja, dein letzter Stand war da, als ich es dann auch durchgespielt hatte. Da war ich dabei, das war super. Ich muss ja sagen, jedes Mal, wenn ich die Vermutung hatte, irgendetwas falsch zu machen, habe ich es einfach neu angefangen. Anders lernt man das System nicht. Dieses Spiel erschien auf 4 Discs. Der 7. Teil erschien auf 3 Discs, war es, ne? 3 Discs waren es. 3 Discs, ja. Dieses Spiel erschien auf 4 Discs. War elendig lang, war so gut, auch sehr gut, ja, und war unglaublich witzigerweise sehr schnell zu breaken. Das heißt, wenn man so ein Spiel breakt, also in dem Sinne nicht kaputt macht, in dem Sinne, sondern einfach nur das ausnutzt, was das Spiel dir gibt. Man macht sich das Spiel, man stellt auf einmal den Schwierigkeitsgrad von normal auf super leicht. Richtig, indem man das Spiel einfach das, was es einem gibt, nutzt, um sich das Spiel sozusagen zu eigen zu machen. Ich muss auch sagen, durch meine signaligen Anfangen habe ich auch selbstständig mir erarbeiten können, wie die Leute dieses Spiel gebreakt haben. Ja, und zwar mit den Zaubern. Nein, nicht nur mit den Zaubern. Und mit dem Kartenspiel. Auch nicht nur mit dem Kartenspiel. Es gibt eine viel einfachere Methode. Die da wäre? Klopp Squall um und level alle anderen. Ja, genau. Stimmt, ja. Weil die Gegner seltsamerweise nur mit dem Hauptprotagonisten mit hochskalieren. Mitleveln, richtig. Ja, das ist sehr seltsam, dass die nur mit dem Hauptcharakter nach oben leveln. Das heißt, wenn du Squall am Anfang einfach umbringst und die tot lässt, dann leveln die Gegner nicht mehr mit dem mit. So kannst du das Spiel auch breaken. Aber ich fand das immer zu langweilig. Mein Ziel war einfach immer so schnell wie möglich voranzukommen, so wenig Level wie möglich zu machen, viele Zauber ziehen und die gesamte Dynamik dieses Systems zu begreifen. Ja, was das ja bestand aus Zaubern, die man ziehen kann. Zaubern, die man dann an Stats des Charakters koppeln kann, um die zu verbessern. Die man an gewisse Resistenzen koppeln kann, um die Resistenzen zu verbessern und zu erhöhen. Und überhaupt, man kann auch noch diese Beschwörungen, die man sonst in jedem Teil nur beschwören konnte, mitleveln. Die dann Fähigkeiten bekommen, die man dann seinen Hauptcharakteren als Attribute dazugeben kann. Richtig, wie zum Beispiel, da gab's viel zum Lernen. Wie zum Beispiel hohe Lebenspunkte oder mehr Schaden oder. Viel wichtiger ist zum Beispiel, ich meine, das habe ich jedem gesagt, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, Markus, ich komme nicht weiter, das ist so schwer, dieser Gegner. Dann schaue ich mir immer so die Bestias an und naja, kein Wunder. Du hast hier automatisch leveln lassen und Ifrit zum Beispiel ist eigentlich auf Stärke aus. Dann levelst du erst Stärke plus 20%, plus 40%, plus 60% und dann kommt die Fähigkeit, die man unbedingt so schnell wie möglich eigentlich braucht. Mit jedem Level-Up des Charakters bekommst du einen zusätzlichen Stärkepunkt. Und das breakt am Ende das Spiel hammermäßig. Ich erinnere mich noch damals, als ich den guten Markus besucht hatte, hatte ich die PC-Version dabei und auch meinen Spielstand und habe ihm gesagt, hey, Markus, ich komme bei dem einen Gegner hier irgendwie nicht weiter. Und dann hat er gesagt, lass mich mal schauen. Und ich bin derweil weggepennt, während er was rumprobiert hat. Und als ich aufgewacht bin, existierte mein Spielstand nicht mehr. Dann hat er eiskalt gelöscht. Und ich war aber an derselben Stelle wie vorher, nur 20 Level weniger. Nur halbe Level, 20 Level weniger. Wo ich ihn gefragt habe, was hast du gemacht? Du hast den Bosskampf gemacht und du hast ihn besiegt. Das ist das Relevante. Was hast du gemacht? Dann hat er mir erzählt, ja, du hast es vollkommen falsch gemacht. Du hast keine Zauber gezogen. Du hast deine GFs, also deine Beschwörungen nicht gekoppelt, nicht richtig gekoppelt. Du hast auf automatisch Level gemacht. Das hast du falsch gemacht. Ja, das habe ich die ersten 10, 12 Mal auch gemacht. Storytechnisch, da musst du mir erzählen, was es in dem Ding war. Ich weiß davon fast gar nichts mehr. Da passiert so viel, aber dir. Also mach mal einen Grundplot davon, also so ein kleines Roundabout. Der Grundplot ist, du beginnst als ein Mitglied eines Garden, also einer sozusagen Ausbildungsfabrik für Söldner, die sich Seed nennen. Warum auch immer? Da gibt es irgendeine militärische Abkürzung für vermutlich. Richtig, da gibt es eine Abkürzung dafür. Das Interessante ist halt, du willst unbedingt ein Seed werden, startest so in deinem Abschlussjahr, machst dann auch den Titel, wirst ein Seed und dann beginnt der Plot so langsam ins Rollen zu kommen, weil du dann seltsamerweise auf eine Mission geschickt wirst, eine Hexe zu töten. Ja, und das zieht sich dann permanent durch. Du bist eigentlich dabei, die Welt zu retten vor einer Superhexe, die aus der Zukunft, Vergangenheit, Schrägstrich überall der Zeit herkommt. Und interessant ist, dass Seed spezialisiert sind darauf, Hexen zu töten und zu jagen. Ja, das stimmt, das ist sehr interessant. Das ist so der Grundplot. Mhm. Und schön ist, alle Charaktere, die du so kennenlernst, die wo quasi zu deinem Squad dann gehören, kennen sich eigentlich, weil sie aus derselben Vergangenheit stammen, also aus demselben Herkunft haben. Sie ja, das nur ist vergessen, so ein, weil die Beschwörungen die Gehirnwellen irgendwie beeinflussen und dich Dinge vergessen lassen. Das ist so ein Ding gewesen, wo ich mir gedacht habe, so, hä? Es war aber tatsächlich ganz cool. Weil es war, so ein Überraschungselement für mich. Ist, was? Die kennen sich alle? Du kommst zu diesem Punkt in diesem kaputten Waisenhaus, wo du so, es ist so ein, also man spielt Squall, das ist Squall Leonhard, ist halt dieser ernste, coole Mann. Cute Boy Boyfriend Type. Und du kommst da hin und dann, also, ja, oh, ich erinnere mich, wir sind ja alle miteinander aufgewachsen und ich saß so, hä? Was? Aber man muss halt sagen, in diesem ganzen Plot wird jeder Charakter immer aufgebaut. Vielleicht auch mal dazu, wer jemanden denn so überhaupt kennenlernt. Man hat ja so seinen Rivalen, den Cypher. Richtig. Der alte Drecksau. Der wo dann immer unbedingt mithalten will und irgendwann sich tatsächlich erstmal auf die böse Seite schlägt. Darum darf man ihn leider nicht lange behalten. Habe ich immer schade gefunden. Dann denjenigen, den ich gern für Cypher ausgetauscht hätte, ist einer, den du leider zuerst kriegst, ist Xell. Oder Xell. Xell ist so broken in dem Spiel, das ist der Hammer. Wenn der du ist so den das hyperaktive Eichhörnchen auf Koks und Red. Und der immer Hotdogs haben will, ganz wichtig, und der kriegt die Hotdogs nie. Das ist so ein Running Gag in dem Spiel, weil es gibt so einen bestimmten Tag Hotdogs in diesem Garden, in dem die das in diesem Ausbildungszentrum, aber er kriegt sie nie. Das ist so dumm. Und Cell ist so broken in dem Spiel. Das heißt, wenn du den Kerl ausrüstest mit diesen ausgebildeten JFs, zum Beispiel, dass du halt mehr Schaden machst und so weiter, Cell hat eine Fähigkeit, wo er, wenn du eine bestimmte Tastenreihenfolge drückst, greift er immer wieder an. Und diese Tastenreihenfolge kannst du, wenn du schnell genug bist, ewig drücken und kannst du die Boss. Du kennst sie auch irgendwann auswendig. Innerhalb von Minuten einfach nur kannst du wegprügeln. Naja. Machen wir ja, mal. Solche Brokens gab es ja immer mal super. Wieder in Spielen. Xell ist so broken in dem Ding. Aber er ist halt vom Charakter her so nervtötend. Irvin ist auch nicht besser. Da gibt's noch einen, der heißt Irvine. Das ist so ein Scharfschütze. Casanova. Das ist so ein typischer Casanova, der glaubt, der hetzt mit den Frauen, aber keine Frau nimmt ihn ernst. Aber du hast die wichtigste ausgelassen, die nach Xell kommt. Selfie, die Perle dieses Spiels. Selfie Tillmans. Ich fand die so cool damals, so geil. Und man konnte die im Originaltitel sogar unter den Rock gucken. Das war ein weißes Türkis. Und Türkis. Weiß war es nur, wenn du die Seed-Uniform anhattest. Türkis, wenn sie ihren gelbe Latzkleidchen anhatte. Traurig, dass wir sowas wissen. Im Remake haben sie das rausgenommen. Stimmt, ja. Da warst du sehr enttäuscht. Aber auch sie. Man muss sagen, sie ist nicht nur aufgrund ihres Charakters, weil sie so niedlich, verpeilt, tollpatschig ist. Ja, aber viele Leute mögen sie auch nicht, habe ich auch festgestellt. Viele Leute mögen Selfie nicht. Weil sie genau das ist, weil sie im Prinzip für viele ist sie die weibliche Version von Xell. Aber sie ist nicht so aufgedreht, sie hat nicht Hummeln im Arsch und Koks genommen. Das ist Xell wahr, springt ja die ganze Zeit rum. Ja, stimmt auch. Entschuldige, ist Xell. Man merkt vielleicht, Xell ist nicht mein Liebling. Nein, überhaupt nicht. Und natürlich aber was sie halt absolut broken macht, wenn du mit ihr auf Glück skillst. Auf Glück und auf Heilung. Sie hat eine Limit-Move-Attacke, was seltsam war. Egal, mit wem ich gesprochen habe, bei dir war es, glaube ich, auch so. Ich habe dir gesagt, hey, nimm doch Selfie mit, die ist die geilste Heilerin, wenn sie fast tot ist. Hä? Stimmt, ja. Ja, nimm doch mal ihre Limit-Move-Attack und klick mal auf nochmal, so eine Zaubertombola hat sie. Da kommt zufallsgeneriert ein Zauber, den sie halt in ihrem Pool hat. Und irgendwie bei dir kam sehr selten Megavita. Ja. Und bei mir kam immer Megavita. Und das ist halt ein Zauber, der alle Charaktere voll heilt. Ja. Aber nicht nur deswegen ist sie broken, sondern auch mit dem Glücksfaktor. Wenn du Glücks boostest, gibt's eine Fähigkeit, die in der Tombola kommt, die ich in meinen mittlerweile 40 Spiel-Sessions nur ein einziges Mal getriggert bekommen habe. Und dieser Zauber nennt sich die End. Der funktioniert bei jedem Gegner im Spiel. Außer im Boss. Sogar bei Endbossen. Ehrlich? Bei Endbossen überspringt er dann sozusagen eine Phase, wenn der Boss mehrere Phasen hat. Ah, okay. Die End bewirkt, dass der Gegner sofort besiegt ist. Und somit ist der erste Part von dem Endgegner dann besiegt und er wechselt die Phase in den nächsten Modus, weil es dann ein neuer Gegner ist. Was man auch im Lösungsbuch als neuer Gegner beschrieben. Was man auch noch erwähnen muss, ist das Kampfsystem. In Teil 7 war das Kampfsystem dieses typische, rundenbasierte Kampfsystem. Du bist dran, der Gegner ist zwischendurch immer dran, du bist dran, der Gegner ist zwischendurch dran, du willst deine Zauber aus und so weiter. Und die Zeitleiste, die dann nach oben ging. Richtig, dieses ATB-Balken. Die auch mit deinem Speed-Mode. Konntest du auch verbessern. Also je schneller du warst, desto besser ist es geworden. Genau. Was aber dann interessant hat sich dann für alle, die eine PS1 haben, nochmal zu der Tombola ist, was nämlich funktioniert hat. Ah, den Deckel aufmachen. Wenn du das Spiel drin hast, kannst du den Deckel aufmachen. Das heißt, der Boss frost, aber du kannst die Tombola immer wieder machen. Dann stimmt, den Deckel zu, wenn die End dran steht. Und das genießen. Nicht schlecht. Aber jeden, den es interessiert und der es noch nie gesehen hat, guckt euch auf YouTube diese geile Zaubersequenz von The End an. Da gab es dann auch, das Interessante auch an Teil 8 war bei dem Kampfsystem, wenn die Leute verletzt wurden, also halt wenn sie kurz davor sind zu sterben, so, also du hast halt diese weiße Schrift gehabt, wenn sie vollgeheilt waren, und gelbe, wenn sie halt so schwer verletzt waren. Dann konntest du mit deinen Charakteren bessere Attacken machen. Mit Squall, das ist ein Limit-Move. Mit Squall hast du zum Beispiel so eine Attacke gemacht, der hat so ein Gunblade, das ist eine Knarre, die gleichzeitig ein Schwert ist. Funktioniert absolut nicht im wahren Leben, aber das Ding ist witzig. Und du hast halt dann bestimmte Tastenreihenfolge gedrückt oder irgendwas hast du schnell drücken müssen, je nachdem. Nein, du hast genau, es gab einen Balken unten und ja. Da gab es einen abgegrenzten Bereich und wenn so ein Schwarm, da sind immer so Einheiten durchgeflogen, ja, genau, so weiße richtig. Flecken, und du musstest immer im richtigen Moment X drücken. Ja, genau. Und dann hat er halt angegriffen und dann. Oder wenn du eine Taste gedrückt hast, dann hat er halt mit seinem Schwert zugehauen und hat nochmal einen Schuss gleichzeitig abgelassen. Das war eine ziemlich coole Idee. Das mit dem Schuss konntest du gezielt steuern ohne Limit. Ja, ich weiß. Wenn du angegriffen hast, dann musstest du auf den Sound hören und in dem Moment, wo der Hieb-Sound kam, R1 drücken und dann hat er nochmal geschossen. Final Fantasy VIII hat aber auch dieses eine sehr seltsame Idee gesponnen in Sachen Story. Und zwar, aber das. Ich würde noch kurz beim Kampfsystem bleiben, weil ja. Da hast du noch so ein paar Eckpunkte ausgelassen. Das ist nämlich das, was viele auch an dem Spiel mit kritisiert haben, dass das Kampfsystem ist ja gut unübersichtlich und zu viel war. Weil du konntest auch deine Beschwörung, die hat ja eine lange Videosequenz. Es macht keinen Sinn, die Videosequenz auf kurz zu stellen, was man im Menü konnte. Weil, wenn du die richtige Fähigkeit, die sich Anfeuer nennt, gelernt hast, konntest du Select drücken, was die kompletten Anzeigen ausgeblendet hat. Und dann ist unten rechts ein Finger mit einer Vierecktaste gekommen. Stimmt, ja. Solange da kein Kreuz drin war, draufhämmern wie ein Bekloppter. Das bringt die Schadensprozentzahl dieser Beschwörung nach oben. Ja. Maximum bei 250%. Er hat's getestet, 40 Mal angefangen. Ja, und alle Beschwörungen irgendwann bekommen. Und dann gibt's halt so viele unterschiedliche Limit. Jeder Limit-Move hat so sein eigenes Ding. Bei Squall musst du in bestimmten Zeitintervallen die richtige Taste drücken, wenn das richtige Symbol drin ist. Bei Xel musst du dann wie blöd an der Taste drücken. Bei Quistis, die scharfe Lehrerin, die es gibt. Stimmt, die dann auch noch zu dir kommt. Die mit ihrer Peitsche. Genau, da musst du die Dinger erst lernen. Bei Iron musst du Munition dabei haben. Selfie ist einfach nur Zufallsfaktor mit Rinoa oder Riona. Entschuldigt, jeder Fan. Ich kann diesen Namen nicht richtig aussprechen, weil ich ihn beim allerersten Mal falsch gelesen habe. Rinoa. Richtig, aber ich habe ihn beim allerersten Mal, du erinnerst dich, Stefan, du hast Riona. Mich aufmerksam ja, Riona. Gemacht. Die heißt doch Rinoa und nicht Riona. Also, Rinoa. Also, hä? Oh. Egal, für mich. Bei ihr musst du dann den Hund leveln. Oh Gott, ja. Und das hat irgendwie so viel, es hat im Kampfsystem zu viel auf einmal versucht. Weil da kannst du dich zwar austoben, aber ich muss sagen, die Limit-Moves, ich habe Standardkämpfen verwendet mit GFs. Weil alles andere ist, erstens bringt es nicht genug Schaden und zweitens macht es nicht wirklich Sinn, sich da richtig einzuarbeiten, weil zu viel Zufallsfaktor dahinter ist. Stimmt, ja. So, jetzt sind wir mit dem Kampfsystem durch. Ich weiß doch, du hast dann mit Rinoa hast du dann deinen Hund, den du da hattest, der konnte angreifen und du hast dann also so einen Special Move, hast ihn auf deinen Arm gesetzt und hast ihn richtig in den Gegner geschossen. Das ist so bescheuert. Oder er hat einfach beim Heilen geholfen. Und dann richtig, oder beim Heilen geholfen, ja. Das Interessante an dem Spiel ist aber auch, es hat so eine kleine Verschwörungstheorie losgetreten. Und zwar ab der Ende der ersten CD dieses Spiels fängt die Story langsam an, komplett bonkers zu werden. Und viele Leute haben sich da so zusammengereimt, also auch sehr viele Leute haben sich also richtig, richtig reingearbeitet, dass Squall am Ende der ersten CD stirbt. Ach, das und das, was er danach, das, was er danach erlebt, ist halt dann alles nur noch in seinem Unterbewusstsein, während er langsam drauf geht. Das ist ja tatsächlich nur die Verschwörungstheorie, wenn du mal googelst, Ende erste CD. Richtig. Aber es macht im Endeffekt keinen Sinn, wenn er stirbt, weil er die Ladung ja nicht komplett abbekommt, sondern wirklich nur seitlich verwundet wird. Richtig, ja, das und schon. Aber wenn du das dann, wenn du es dann so überlegst, die Story wird immer und immer mehr bonkers. Die Leute kennen sich von früher. Die Beschwörungen löschen dein Gedächtnis. Du fliegst ins fucking Weltall. Es hat schon ein bisschen Sinn. Bei 42 Mal ist es eigentlich, es ist eine komplexe Story. Und sie macht aber auf komische Art und Weise Sinn, weil du sehr früh im Spiel schon auf diese weirde Action kommst. Ja, das stimmt. Und zwar mit einem Charakter, den du gar nicht selbst spielen darfst. Welche? Die auch im Krankenhaus war, das ist diese gefühlt ältere Schwester. Stimmt, ja. Die dann immer, wenn sie, seltsamerweise immer, wenn sie auftaucht, hast du kurz danach einen Zusammenbruch und landest gedanklich in der Vergangenheit in eigentlich einem anderen Plot. Und spielst von Laguna. Genau, von Laguna und seiner Truppe, die eigentlich bei deinen Gegenspielern waren. Die Soldaten, die da ganz böse irgendwie die Weltherrschaft an sich reißen. Kiros und Ward, ja. Ja. Und richtig, und dann hast du dann irgendwann so eine Space-Insel, die total abgeschottet von der Welt ist, auf. Und dann hast du irgendwie du spielst dann Laguna und spielst dann, was mit ihm passiert ist, aber du erfährst dann auch, dass verschiedene Charaktere, die du halt da kennenlernst, warum es sie überhaupt gibt, wieso die so aufgewachsen sind, wie sie sind, durch diesen Laguna. Genau, und warum kann sie dich dahin zurücktransferieren? Das ist vielleicht sehr wichtig, weil sie die Tochter von ihm und der, die er kennengelernt hat. Die richtig. Ihn auch das Leben gerettet hat, als er mal von der Klippe gefallen ist. Ja, genau, richtig. Die Ziehtochter eigentlich, weil sie ist ja nicht die richtige Tochter gewesen. Genau, die gab's aber ja schon. Sie ist halt wie die Tochter von ihm dann zu richtig, seiner Tochter ja, genau. eigentlich geworden. Ha, genau, richtig. Aber so macht es ja tatsächlich irgendwo Sinn, weil durch diese GF, die sie zwangsweise benutzen, um eben zu kämpfen, verlieren sie halt etwas. Und das fand ich gar nicht so weird. Was ich tatsächlich weird fand. Ich fand dann am Ende dieses mit der Zeitmaschine und mit... Zeitreisen gehören immer dazu. Ich mit der Zeitmaschine weirder, und mit dem Weltall. Zu einer Flugstation so. Umgebaut hat. Ja, das war auch sehr strange. Der konnte schon immer fliegen und was musst du bekämpfen? Ein Alien im Garteninneren, das den Garten leitet. Ja, das ist der Direktor. Das ist ein fucking Alien. So aussieht wie ein gelber Blob. Ja. Das fand ich tatsächlich weird und jetzt kommen wir zu der Theorie, die ich meinte, mit wirklich die totale Hirngespinst-Theorie, die aber in jeder Ende, das genannt wird, Sinn macht. Welche denn? Ganz am Ende mit der Zeitreise. Du bekämpfst ja dann die Oberhexe, diese ja. Artemisia, die sich in jede andere Hexe transformieren konnte. Richtig, ja. Die eine Hexe, die im Weltall lag, befreit hat, um irgendwie alle Zeitstränge, Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart übereinander zu legen, um von Null anzufangen. Und quasi vom Nichts aus alles neu zu erschaffen. Das war so ihr Plan. Und richtig, ja. Manche haben sogar behauptet, sie hat ja ähnliche Gesichtszüge wie Yona. Dass sie eigentlich die zukünftige Version dessen ist, wenn Squall damals von Edea getötet worden wäre. Ja, das ist auch so ein und deswegen will sie eigentlich alles übereinander lagern, um Squall wieder zu haben. Und deswegen ist auch so die Theorie, deswegen stirbt Squall nicht, als sie dann diese Zeitkomprimierung anfängt. Sie rettet ihn und schickt ihn dann wieder zurück zu sich selbst. Weil ganz am Ende siehst du ja trotzdem, bist du im Garten und gehst mit Squall auf den Balkon raus. Richtig. Und da sind dann alle happy, super, tutti, glücklich. Ja, richtig. Ich erinnere mich noch daran, wie das war. Wir waren sehr, sehr jung. Sehr, sehr dumm auch und haben, wie lange haben wir durchgemacht? 3 Nächte. 3 Nächte und das werden wir nie wieder tun. Ja, und meine Trainingssequenz, bei der ich eingeschlafen bin. So super. Aber ich dir gesagt habe, ich habe mich mit deinem Vater damals unterhalten und dann habe ich zur Seite geguckt und habe geschaut, Markus, du stirbst gleich. Hä? Was? Nee, ich sterbe nicht. Wieder. Ja. Und ausgerechnet an dem Tag, wo wir so völlig am Ende waren, völlig fertig waren, hast du dieses Spiel durchgespielt? Ja. Und wir hatten dann eine Dreiviertelstunde lang Endsequenz. Aber es war es wert. Es war es wert, ja. Es war ziemlich cool. Was halt richtig, richtig cool war, du kriegst in diesem Spiel auch einen temporären Gottestrank. Es ist ein Trank, in dem du... Der tut was? Der tut, du bist für eine gewisse Anzahl an Realzeit unbesiegbar. Oh. Und du erinnerst Wann dich, kriegst ich hab du den damals nach dem Spiel? Oder? Nein, den kriegst du im Spiel, kriegst du 2 Fiolen. Hast du den gebraucht? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe eine Fiole gebraucht, weil du von Phase 2 auf Phase 3 explodiert der Gegner. Das heißt, du musst ihn eigentlich besiegen und töten, wenn alle volles Leben haben, weil der macht dir knapp 9000 Schadenspunkte. Stimmt, ja, und du hattest nicht so viel. Und 2 Charaktere waren unter 9000 Schadenspunkte. Und Squall hat den halt bekommen von mir, damit er alle schnell wiederbeleben kann, weil der Zwist am Endkampf ist. Du hast 2 Runden Zeit, deine Truppen wiederzubeleben, ansonsten werden sie ausgelöscht, verschwinden im Strom der Zeit und ein anderer aus deiner Gruppe ersetzt dann seinen Platz. Ja, stimmt, richtig, genau. Und du erinnerst dich, ich habe damals immer nur auf die 3 gleichen Leute gespielt. Ja. Deswegen brauchte ich das damals einfach. Aber 3/4 Stunde Endsequenz, das war für mich tatsächlich eine Belohnung. Grafisch wurde es zum vorherigen Teil sehr stark verbessert, du hattest nicht mehr so es extrem stark. Es wurde auch ein anderer Stil verwendet. Es war nicht mehr so extrem klötzig, sondern ich glaube nicht, dass es nicht mehr so Comic ist. Es liegt vielleicht daran, dass die Figuren so ein bisschen eckiger sind. Ja, aber sonst würde ich es nicht als Comic-Stil bezeichnen. Nein, aber es ist tatsächlich von den Machern bestätigt worden, dass sie vom 7. Weggegangen sind von diesem comichaften Stil, den sie bisher hatten. Von auch den Porträts, die sie immer gezeichnet haben. Die wirken mehr realistischer. Realismus. Der aber tatsächlich, muss ich, auch wenn ich das Spiel liebe, sagen muss, bei vielen gar nicht gut ankam. Das stimmt, ja. Die mochten diesen realistischen Stil nicht, weswegen der 9. auch wieder im Comic-Stil war. Ja, genau. Was aber sehr interessant ist, das wissen nämlich die wenigsten, Final Fantasy 8 und 9 wurden eigentlich zur selben Zeit gemacht. Deswegen dauert es auch nicht so lange, bis Teil 9 ankommt, das weiß ich. Genau, weil die sind parallel entwickelt worden. Nur für Teil 9 hat man sich ein bisschen mehr Zeit genommen, um auch so ein bisschen das Feedback einzuarbeiten, was im 8. kam. Und das fand ich sehr cool. Finde ich eine super Idee. Ich springe was raus und hole mir schon gleich die Kundensicht ein und bring's im Nachfolger raus. So nach dem Motto, ja. Musiktechnisch war es auch wieder wunderschön. Da gibt es dieses großartige Lied Eyes on Me von der japanischen Sängerin Crystal Kay, das sehr, sehr gut ist, das auch in dem Spiel selber spielt, das auch sogar gesungen wird. Das ist ja auch sogar der Hauptding, weil du vorher das Weltall angesprochen hast. Ja. Also im Orchester, in der Orchesteralbumversion wurde das von ihr gesungen. Die chinesische Sängerin Fei Wong ist die Titelmusik Eyes on Me das erstmals eingesungenes Lied in so einem Spiel mit drin. Es ist sehr, sehr schön. Es trifft auch gut ist das Spiel wieder. Noch ganz kurz zu dem Charakter Rinoa. Rinoa kommt mir so ein bisschen vor wie eine Mischung aus Tifa und Aerith. Das trifft es tatsächlich sehr gut. Weil sie auch immer versucht, das Richtige zu tun, aber auch so eine kleine rebellische Phase hat. Ja. Deswegen kommt es mir tatsächlich sowieso eine Mischung aus Tifa und Aerith. Das passt aber sie trifft gut. Immer die richtigen Entscheidungen, weil das ist ja das, was du im Weltall meintest. Sie ist ja ins Weltall gegangen, weil sie sagte, okay, sie will nicht diese Hexe sein, die die Welt vernichtet. Also hat sie es doch verdient, im Weltall zu schweben. Und Squall, weil er, ausnahmsweise übrigens andersrum, Squall, der total scharf auf sie war. Und sie wollte ihn am Anfang ja gar nicht so richtig. Sie wollte ihn eigentlich nur ausnutzen. Er hat es nie zugegeben. Das ist ja auch interessant bei Squall, war immer diese inneren, gesprungen. Das ist diese zugeben. Inneren Dialoge von ihm waren auch immer sehr interessant, die er da hatte. Er hat nicht sonderlich viel geredet, er hat meistens so innere Dialoge geführt, was auch richtig, sehr interessant war. Er hat nur mit sich selbst geredet, weil er brauchte ja das Image des Cool Boy. Oder das Cool, Edgy, Fuckboy, Boyfriend, ja, den hat er bestimmt gebraucht. Kommen wir aber zu... Moment, du hast im 8. noch ein paar Dinge vergessen. Oh, welche denn? Erkläre mich auf. Es gibt auch diese optionalen Tätigkeiten, die du hier hast. Unter anderem, du hast relativ wenig Nebenquests im 8. Eigentlich fast gar keine. Oh. Du kriegst keine direkten Quests, aber Moment, pass auf. Erstmal Seed. Du bist ein Seed-Söldner, du bekommst deinen Sold. Ja, du musst so komische... Du kannst Prüfungen machen. Dadurch kriegst du halt mehr Geld. Bücher finden. Dann Waffen-Upgrades. Stimmt, Upgrades bekommst du nur durch Waffenzeitschriften, die du findest. Magazine, musst du ja finden. Genau, dann bestimmte Beschwörungen oder GFs musst du dir bauen bzw. finden. Den Doom Train kriegst du recht früh im Spiel, wenn du die richtigen Materialien den richtigen Personen gibst. Kannst du den bauen. Dann gibt es noch die ultra witzigen Nebenstories mit dem Riesenkaktor, Stimmt. wo du einfach den Riesenkaktor bekämpfen musst. Den Chocobo-Wald. Total strange, weil du dann einfach ein geiles Chocobo bekommst. Das Goldene, glaube ich, ne? Kannst du, glaube ich, Eier farmen. Und eine UFO-Quest. Eine UFO-Quest? Wofür höre ich jetzt aber zum ersten Mal? Es gibt eine UFO-Quest. Du kannst an einer Okay. bestimmten Stelle ein UFO triggern und dann kannst du auch gegen dieses UFO kämpfen. Da kommt da so ein kleines Marsmännchen raus. Voll geil. Beängstigend, beängstigend. Und du hast die Arschloch-Aktion des Spiels schlechthin vergessen. Welche? Wenn du an der falschen Stelle im Screen dir einbildest, ich suche mal nach Kisten oder versteckten Gegenständen, landest du gefühlte 10 Meter vorm Endboss. Zufallsprinzip beim zweitschwersten Bosskampf des Spiels. Oh. Der ist nämlich außerhalb des Bildschirms und wird nur getriggert, wenn du absichtlich dahin läufst. Da kommst du in einen Raum rein und du musst sofort nach links abbiegen und dort hinter der Wand verschwinden. Dann greift er dich an. Und was richtig noch also so eine Nebenaufgabe, Zusatzaufgabe ist, ist in diesem Spiel, und damit ist dann auch, glaube ich, alles abgedeckt, Omega Weapon. Du Stimmt, musst ja. im Artemisia-Schloss am Ende die richtigen Tonspuren auf den richtigen Orgeln spielen. Dann Gottes öffnet Willen. sich so eine Treppe nach oben. Dort kannst du gegen Omega Weapon kämpfen. Und jetzt gleich an alle Enthusiasten von, ich level mich so hoch, dass ich alles one-hitten kann. Ihr könnt nicht mehr Omega Weapon besiegen, wenn ihr euch gemaxt habt. Denn Final Fantasy VIII hat eine Besonderheit zu allen anderen Vorteilen. Die Maximalstufe ist Level 100, nicht Level 99. Oh. Und das hat einen Grund. Warum? Omega Weapon hat als einziger Boss eine ganz, ganz fiese Fähigkeit, Die da die wäre. sich nennt Level 5 Tod, die er auf jeden Spielercharakter einsetzt. Und jeder Spielercharakter, der ein multiplizierbares Level hat, das mit 5 stirbt. Also 5, 10, 15 und so weiter. Und wenn du dich hochgelevelt hast, dann bist du am Arsch, weil er dich in der zweiten Runde tötet und du bist Game Over. Wow. Fies. Also Level 99 bleiben und schön drauf loskloppen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das waren jetzt so auch noch die letzten Geheimnisse. Man merkt, Markus hat Final Fantasy 8 studiert, eindringlich, über mehrere Jahre. Und er spielt es auch heute noch gern. Ich hab letztens erst festgestellt, ich kann den Brother Lab des Brothers Labyrinth immer noch auswendig, ohne die Karte öffnen zu müssen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kommen wir aber jetzt Zu deinem Lieblingsteil. zu meinem Lieblingsteil, der im 7. Juni 2000 in Japan und in Europa am 16. Februar 2001 erschien, und zwar Final Fantasy IX. Dieses Spiel ist ein unglaublich gutes, fantastisches, wunderschönes Märchen, weil es wirkt tatsächlich wie ein Märchen, wenn du dir das Ganze so von der Story halt überlegst. Es ist vom Kampfsystem haben wir wieder diesen ATB-Balken. Sie haben alles rausgeschmissen, was mit Final Fantasy VIII im Kampfsystem drin war, mit dem Koppeln, mit den GFs, haben sie alles rausgeschmissen. Dafür Das haben wir Koppeln haben sie jetzt, abgewandelt. richtig, haben wir jetzt das Jobsystem. Und ich liebe das Jobsystem. Nein, im 9. hattest du doch die Fähigkeiten, die du lernen konntest durch die Das Waffen, die auch, du ja. anziehst. Aber du hast auch die Jobs. Ja, richtig, das war ja dieses Jobsystem mit den Waffen. Wenn du Richtig, halt du die hast Waffen also hast, nicht den Job ausgewählt, sondern über die Waffen sondern die Fähigkeiten richtig, gelernt. genau. Und dann ist zum Beispiel, hast jemanden einen Stab in die Hand gedrückt, der nur Feuer, der zum Beispiel nur Feuer konnte, ne? Oder Feuer. und oder nur Feuer, da hast du nur Feuer gemacht, bis dann irgendwann so eine, ich glaube, das war so ein kleiner Balken, der angezeigt wurde, bis es irgendwann voll war. Genau, du musst die Fähigkeit oft genug einsetzen. Richtig, damit du es irgendwann auswendig gelernt hast. Genau. Da brauchtest du den Gegenstand nicht mehr, um diesen Zauber auszuführen, sondern konntest dir dann einen neuen Gegenstand in die Hand drücken, damit sie bessere Zauber lernen. Das fand ich so cool. Das war so eine coole Idee. Und auch von der Spielewelt her, von der Geschichte her, von den Rassen, die es dort drin gibt, die Charaktere sind fantastisch. Die begrenzt hinzunehmen konntest. Du hast ja gewisse Abilities gelernt mit den Charakteren. Ja. Und dann hattest du oben pro Stufe hast du so ein Ability-Kristall bekommen und die konntest du dann auf gewisse Fähigkeiten, die dir zusätzliche passive Stats gaben. Und das fand ich auch sehr cool. Konntest du schön spielen. Ja. Konntest du auch wunderbar rumspielen mit den ganzen Sachen. Fand ich auch cool. Die Charaktere sind super. Zidane ist tatsächlich ein mehr... Im Gegensatz zu Teil 8 und Teil 7 mehr so ein fröhlicherer Charakter. Auch ein tragischer Charakter, ein sehr tragischer sogar. Aber das kommt erst im Laufe der Story. Das kommt erst im Laufe der Story auf. Aber er selbst ist tatsächlich sehr großherzig, tatsächlich. Und auch ausnahmsweise mal ein sehr gesprächiger Hauptcharakter. Ja, er ist ein sehr gesprächiger Hauptcharakter. Er ist ein sehr optimistischer Charakter. Und, ja, und hat halt einen ziemlich krassen Gerechtigkeitsempfinden. Und hat auch nichts von Selbstzweifeln. Also er ist ein wirklich cooler, gut geschriebener Charakter. Er ist so eine Frohnatur, kannst du tatsächlich sagen. Was halt auch Sinn ergibt, wenn man das Spiel weiterspielt und dann später erfährt, wer er wirklich ist. Oder was er wirklich ist. Oder was er wirklich ist, das ist cool. Und dann gibt es Vivi, ich liebe Vivi. Vivi ist mein absoluter Favorite. Ich muss ehrlich sagen, Vivi ist auch der coolste Charakter in dem gesamten Spiel. Ja, Vivi und Steiner tatsächlich. Vivi, ich liebe Vivi. Vivi ist ein 9-jähriger Schwarzmagier, der trotz seines jungen Alters ist mit sehr starkem Selbstzweifel belastet. Er weiß nämlich nicht, woher er kommt, warum er da ist. Er ist super ängstlich die ganze Zeit. Ja, er ist super ängstlich, aber er wächst auch als Charakter und das finde ich. Aber das auch nur dank Steiner. Großartig. Ja, Steiner. Steiner ist nämlich Albert, so genau Albert das Steiner Bild ist, zu ihm. Albert Steiner, ich liebe Steiner. Steiner ist der Hauptmann von so einer Elite-Wachtruppe, die von einer, so ein Königreich beschützt, also die Königin, und er nimmt seinen Job vollkommen ernst. Er kennt nur diesen Job, den er hat. Und mehr hat er nicht und mehr will er nicht und das reicht ihm auch. Und ich liebe diesen Kerl, weil er in all diese ganze Scheiße, die passiert, aus Versehen reingezogen wird. Und er hadert auch immer mit sich, ob er jetzt das Richtige tut oder ob er nicht das Richtige tut. Deswegen finde ich den Charakter so cool. Storytechnisch, um das ganz kurz anzureißen, ihr seid Zidane, ein kleiner Junge, der mit einem Affenschwanz hat. Warum erfährt man euch später? Und er ist in einer Truppe von Dieben und diese Diebesgruppe möchte die Prinzessin Garnett, später Lily, möchten sie entführen und somit ein bisschen Geld rausschöpfen. Das Ganze geht unheimlich schief und so begibt man sich dann auf eine Reise, das Königreich sozusagen Alexandros war es richtig. Wiederherzustellen. Oder Alexandrias, genau. Und die Garnett ist die weibliche Hauptfigur des Spiels. Und man spielt nicht nur, das Schöne ist auch, man spielt in den verschiedenen Abschnitten nicht nur die guten Zidane, sondern auch ab und zu mal Garnett. Und Vivi auch. Und Vivi auch, richtig, auch mal andere Charaktere. Das heißt, es ist immer so abwechselnd, was so zwischendurch passiert. Da gibt es auch dieses coole, hey, was passiert gerade mit dem Charakter-Ding, wo man auf Select, glaube ich, gedrückt hat. Und dann hat man in einer Extra-Sequenz gesehen, was gerade mit den Charakteren passiert sind, die gerade nicht im Bild sind. Richtig. Was auch sehr cool ist. Dann gab es noch Freya, ist eine alte Freundin von Zidane, ein ähnliches Wesen. Konnte aber unglaublich gut mit einem Stab umgehen, also mit einer Lanze umgehen und hatte so Schwungfähigkeiten. Ja, die hatte so die Dragonerfähigkeiten aus den alten Teilen vom Job, wenn man es betiteln richtig würde. Dann gab es noch Aiko. Oh, die Beschwörerin. Die zweite Beschwörerin. Da gab es noch die zweite Beschwörerin. Die war immer so putzig, niedlich. Ja, das stimmt, ja. Und die sehnt sich nach menschlichen Freunden, ihre Einsamkeit stellt ihre größte Angst dar. Die ganzen Charaktere sind richtig schön ausgefeilt, finde ich. Die haben richtig schöne Storys. Jeder hat so seine eigene Last zu tragen. Das finde ich halt so super an dem Spiel. Dann gibt es noch Mahagon, die gab es auch noch. Die ist eigentlich eine Auftragsmörderin von der Königin, die über dieses Land herrscht, dieses Land ein bisschen ruiniert. Wo ich früher immer dachte, das sei ein König, weil das so männlich aussah. Ach komm, die war einfach nur dick. Ja, ich dachte mir so, warum sagen die Königin? Das sieht aus wie ein Kerl, egal. Da gab es nichts, was zwischen Kopf und und Schultern war. Ja. Es war ein Kopf mit einem riesen Klops drunter. richtig. Und Mahagon wurde dann, nachdem eigentlich sollte sie eine Auftragsmörderin sein, nachdem sie dann im zweiten Kampf besiegt hat, hat sie sich einfach angeschlossen und sagt dem Motto: Ihr habt mich besiegt. Okay, ich komme mit. Und dann gab es noch Quina. Oh, die fand ich am coolsten. Die fand Die, ich nach Vivi am coolsten. Die hat schon mal so geredet, weil sie ihre Zunge nach Aber rausdrängt. viel geiler war, dass sie Gegner gefressen hat, um Zauber zu lernen. Ja, stimmt, das war ziemlich witzig allerdings, ja. Ihre Leibspeise sind Frösche. Das ist eine sehr, Da gab es doch auch ein Spiel sehr sogar coole mit ihr. Persönlichkeit. So ein Das Minigame, weiß ich so ein gar nicht. Das kleines. weiß ich gar nicht. Doch, stimmt, ja. Wo du so irgendwie so. Irgendwas mit Fröschen war das noch. Was genau war, weiß ich nicht mehr. Aber das war ziemlich cool. Und da gab's. Also. Von der Musik her tatsächlich ist das mein Lieblingsteil. Weil die Musik von Teil 9 meines Erachtens ist der beste Teil. Der beste Teil mit der besten Musik. Es ist wunderschön. Es sieht wunderschön aus. Man ist wieder auf dieses, wie du gesagt hast, Comichafte gegangen, auf das sehr Kindliche eingegangen. Es ist wunderschön. Auch heute noch ist das Spiel einfach nur herrlich. Ich kann nur Lobeshymne über dieses Spiel singen, tatsächlich. Es ist so gut. Es ist so emotional, auch an sehr vielen Stellen. Und es ist herrlich. Es ist fantastisch. Man sollte es sich tatsächlich zulegen. Ja. Und man sollte wirklich Dringend. darauf achten, alle Fähigkeiten zu lernen. Das stimmt, ja. Du erinnerst dich, ich habe einen Gegenstand irgendwo mal verkauft und festgestellt, scheiße, den hätte ich gebraucht, weil der eine Fähigkeit hat, um den Bosskampf wesentlich bestehbarer zu machen, ohne Man schafft den endloses Bosskampf Grinding. schon. Man schafft den Bosskampf schon. Man darf halt nur endlos grinden, richtig. Richtig. Und dann hatte ich die Wahl, entweder endlos zu grinden oder meine Final Fantasy 8 bewährte Methode durchzuführen. Spielstand löschen, von vorne anfangen und daraus lernen. Ach ja, Final Fantasy 9. Es ist super, handlungstechnisch perfekt. Also meines Erachtens halt. Jeder hat natürlich eine andere Meinung dazu oder anderes Empfinden dazu. Ich finde es halt super, einfach nur herrlich. Von den Charakteren, die Musik. Ich finde es fantastisch. Bis heute ist eins meiner absoluten Lieblinge. Und es hat Vielleicht liegt es auch wirklich eine daran, richtig dass ich es so fesselnde liebe. Story. Hat es ja. Dafür, dass es so kindlich aussieht, hat es eine sehr erwachsene Story. In sehr vielen Stellen sogar. Finde ich auch super. Es ist halt wirklich meines Erachtens der beste Teil. Bis jetzt. Und Bisher hat mich kein Teil noch krasser gefetzt. Einer noch, ja. Aber dazu kommen wir in der nächsten Ausgabe. ja gut, wie gesagt, bei mir ist es halt immer der achte, der mich richtig gefesselt hat, aber am neunten gab es ein Element, da habe ich mich kugeln müssen vor Lachen. Welches? Der Running Gag Cid. Stimmt, ja. Den du zum ersten Mal begegnest und dann ist er irgendeine zwitschende Zwiebzwirtsche. So ein kleiner Käfer. Ja. Stimmt, ja. Und natürlich die Bayern. In der deutschen Ja, aus. Übersetzung. Da gibt es einen Charakter. Das ist ein. Ich weiß, ist das ein Koch oder der hat eine Kochmütze auf? Ich glaube, es ist ein Koch. Der haut mit dem Hammer zu. Und ich habe den Namen von ihm vergessen. Aber dieser Charakter spricht aus irgendeinem Grund auf Deutsch in bayerischem Dialekt. Der hat halt einen fiesen Dialekt bekommen von den Autoren. Und Ja. der muss im Deutschen irgendwie umgesetzt werden. Das war so seltsam. Das Aber war so es seltsam. war lustig seltsam und nicht wie diese Clowns, die du als Gegenspieler hast, die dann Oh, immer sag ich und sag sag, ich also und sag nee, ich. Sohn und Sohn war das, ne? Sohn und Sonn. Sohn und Sohn war das, Und die glaube ich, sind ja. mir so Sag auf den ich und Keks sag ich. gegangen. Sag ich. Da drüben ist der, sag ich. Da drüben ist der, sag ich. Ja, genau. Ich erinnere mich, die waren so komisch, ja. Aber die beeindruckendste Szenerie für mich ist immer noch der Wald, nachdem du Garnett mitgenommen hast. Oh ja, oh, der ist oh, so gut. Ich lese gerade, die deutsche Lokalisierung des Spiels wurde wesentlich sorgfältiger vorgenommen und erhält keine sogenannten groben Übersetzungsfehler, wie sie vor allem im siebten Teil der Serie vorhanden waren. Da gab es noch im Originalteil einen Part, der Englisch war. Ja, das stimmt, ja. Wenn du am Ende auf dem Luftschiff mit Yuffie geredet hast, hat die dich auf einmal auf Englisch zugelabert. Ja, das war so ein Übersetzungsfehler halt oder halt vergessen. Der Übersetzer Joseph Chanel, ebenfalls bekannt für seine Übersetzungsarbeiten in Legend of Zelda, war bemüht, jeder Figur im Spiel einen individuellen Charakter zu verleihen, wozu er unter anderem einen einzelnen von ihnen Dialekte gab. So spricht ein Mitglied der Diebestruppe Zidans mit einem bayerischen Dialekt und beschließt fast jeden Satz mit dem Ausruf Zerfix. Interessanterweise bedachte Chanel auch, dass es sich bei diesem Charakter um einen Schauspieler handelt, der auf der Bühne zum Beispiel, beziehungsweise in seiner Rolle dialektfrei spricht, weshalb sein Text in den entsprechenden Szenen auch ohne mundartige Färbung dargestellt wird. Das heißt, wenn er halt ein Schauspieler ist, spricht er ganz normal, aber normal spricht er fix. Rätselhaft bleibt in dies, wieso bestimmte Umbenennungen von Charakteren und Orten vorgenommen wurden. Das passiert leider in Spielen zu öfters, ja. So wurde Garnetts Spitzname, zum Beispiel ihr Deckname im japanischen Original, Dagger, Dolch, in der deutschen Version Liliendolch. Ebenso wie der Nachname des Schwarzmagiers Vivi. Oder auch geändert. Ja, aber das passiert halt manchmal, wenn ja, etwas schwerer ausgesprochen werden kann oder man sowas. Man muss jetzt das überlegen, wenn der Spitzname von Garnett Dolch gewesen wäre, das wäre irgendwie ein seltsamer Name. Ein bisschen Name komisch. Gewesen. Hey Dolch, komm mal her. Hey Dolch, ja, Liliendolch ist halt besser. Oder Lilly, ja. Wobei da ja, die Brücke echt schon weit ist zu dem Dolch von Lilly. Ich finde es halt cool mit diesem bayerischen Typ, der fix und kaum ist er Schauspieler, spricht er dialektfrei. Es ist ein wunderschönes Spiel gewesen und ich liebe es bis zum heutigen Tage und jeder sollte es spielen, der sich für Final Fantasy interessiert. Auch wenn es hier im 9., das habe ich tatsächlich vermisst, so Tätigkeiten, die man einfach nebenzu mal tun kann. Du hast immer noch dieses Kartenspiel, das aber ich gemacht habe, weil es mir nicht gejuckt hat, ganz ehrlich. Das Kartenspiel genau wie im 8. macht das so gut. Im 8. ist auch dieses komische Kartenspiel gab, was mich auch nicht interessiert hat. Da konnte man aber die Karten seiner Hauptcharaktere gewinnen. Und somit das Spiel noch mehr breaken. Das weiß ich. Ja, aber wie gesagt, das habe ich tatsächlich im 9. kann ich mich immer nur daran erinnern, dass es ziemlich linear durchging. Trotz Open World. Das stimmt, ja. Es ging ziemlich linear durch, ja. Aber das hat dem Spiel auch nicht geschadet, finde ich. Nein, das nicht. Das hat tatsächlich aber nur so... Es hat so gefehlt, weil du es halt von den vorhergehenden zwei Teilen kanntest. War aber vielleicht genau der Twist, der es so unvergesslich macht. Ja, das stimmt. Dass es nicht schon wieder etwas ist, wo du viel nebenzu tun kannst. Ja, das ist wahr. Ja, und damit würde ich sagen, beenden wir den heutigen zweiten Teil des Final Fantasy Podcasts. In dem wir nur über drei Spiele gesprochen haben. Weil ich das absichtlich so gemacht habe, weil wir ein System sozusagen abgesprochen haben. Vorher hatten wir die 16-Bit-Spiele, jetzt haben wir die anfänglichen 3D-Spiele und dann kommen wir zu den neueren. Aber das erfahrt die ihr dann. PS2-Spiele. Richtig, das erfahrt ihr dann in der nächsten Ausgabe. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke dir, Markus, dafür, dass du wieder dabei warst als mein Final Fantasy-Experte. Gern wieder. Hallo, um den 8. Da komme ich nicht rum. Das stimmt. Und damit wünsche ich euch. Alles Gute, macht, was immer ihr wollt, aber macht bloß nicht zu viel davon. Macht's gut! To feel.